Zeiger, das schon damals meine Mutter sang. Sehnsucht lag im Spiel der Balalaika, wenn sie abends vor dem Haus erklang. Und heut bleiben davon nur noch kurze Träume, die in langen Nächten oft vor mir entstehen. Und tausend Ängste, dass ich es versäume, die geliebte Taiga noch einmal zu sehen. Vielen heißen Tränen und die Hoffnung, die im Herzen schwingt. Sehnsucht liegt noch immer in den Tönen abends, wenn das alte Lied erklingt. Stehen neblige Flüsse, taubedeckte Felder, alles möchte ich einmal wieder sehen. Sehnsucht heißt das alte Lied der Taiga, das schon damals meine Mutter sang.